Abschnitt 7 aus Die Pickwickier, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von Karl Kolb. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 7. Kapitel: Eine altmodische Spielpartie, die Verse des Geistlichen, Erzählung von der Rückkehr des Deportierten. Mehrere der in dem alten Wohnzimmer versammelten Gäste standen auf, um Herrn Pickwick und seine Freunde bei ihrem Eintreten zu begrüßen, und während der Zeremonie des mit allen nötigen Formalitäten behandelten Vorstellens fand Herr Pickwick Muße, das Äußere der Anwesenden zu prüfen und Vermutungen über ihren Stand und Charakter anzustellen. Eine Gewohnheit, welcher er gleich manchen anderen großen Männern gerne nachzuhängen pflegte. Eine sehr alte Dame in einer hohen Haube und einem verblichenen seidenen Kleide, keine geringere Person als Herrn Wardles Mutter, hatte den Ehrenplatz im rechten Kaminwinkel inne, wo verschiedene Zertifikate, dass sie ihrem Jugendgeschmack auch im Alter treu geblieben, in der Form alter Muster, gewirkter Landschaften von gleichem Alter und rotseidener Teekesselhalter von einer neueren Periode die Wände zierten. Die Tante, die zwei jungen Damen und Herr Wardle umdrängten den Lehnstuhl der alten Frau und wetteiferten miteinander, ihr unablässig ihre Aufmerksamkeit zu bezeigen. Die eine hielt ihr das Hörrohr, die andere eine Pomeranze, die dritte ein Riechfläschchen, während der vierte eifrig damit beschäftigt war, die Kissen zu ordnen, an welche sie sich anlehnte. Gegenüber saß ein alter Herr mit kahlem Kopf und einem Gesicht, in welchem sich Wohlwollen und guter Humor ausdrückten. Der Geistliche von Dingley Dell und neben ihm seine Ehehälfte, eine rüstige, blühende alte Dame, die ganz so aussah, als ob sie nicht allein die Kunst, Herzstärkungen zu anderer Leute Zufriedenheit zu bereiten, aus dem Grunde verstünde, sondern dieselben auch gelegentlich zu ihrer eigenen selbst kostete. In einem Winkel des Zimmers sprachen ein kleiner Mann mit einem Gesicht wie ein Borsthofer Apfel und ein dicker alter Herr miteinander, und noch zwei oder drei alte Herren und noch zwei oder drei alte Damen saßen kerzengerade und regungslos auf ihren Stühlen und starrten Herrn Pickwick und seine Reisegefährten an. »Herr Pickwick, Mutter«, schrie Herr Wardle der alten Dame ins Ohr. »Ah«, sagte sie, den Kopf schüttelnd, »ich kann es nicht verstehen.« »Herr Pickwick, Großmutter«, schrien die beiden jungen Damen zugleich. »Ah«, rief die alte Dame, »doch es kommt auf eins heraus. Er wird sich wohl um eine alte Frau wie ich bin wenig kümmern.« »Ich versichere Sie, Madame«, versetzte Herr Pickwick, ihre Hand erfassend und so laut redend, dass sein menschenfreundliches Antlitz von der Anstrengung feuerrot wurde, »ich versichere Sie, Madame, dass mich nichts mehr erfreut als der Anblick einer Dame von Ihren Jahren im Kreise einer so edlen Familie, deren Haupt sie ist, zumal wenn sie dabei noch so jugendlich und wohl aussieht.« »Ach«, erwiderte die alte Dame nach einer kleinen Pause, »das ist gewiss alles sehr schön gesagt, aber ich kann nichts davon hören.« »Großmutter ist gerade nicht in der besten Laune«, sagte Fräulein Isabel Wardle mit leiser Stimme, »sie wird indes bald mit Ihnen sprechen.« Herr Pickwick gab durch Nicken seine Bereitwilligkeit zu erkennen, gegen die Schwächen des Alters nachsichtig zu sein, und knüpfte mit der übrigen Gesellschaft ein allgemeines Gespräch an. »Herrn Wardles Wohnung hat eine herrliche Lage«, sagte Herr Pickwick. »Herrliche Lage«, wiederholten die Herren Snodgrass, Winkle und Tupman. »Der Meinung bin ich auch«, sagte Herr Wardle. »Es gibt kein besseres Ackerland in ganz Kent, Sir«, bemerkte der kleine Mann mit dem Borsthofer Gesicht. »Nein, Sir, ich kann es ganz bestimmt behaupten, Sir.« und darauf blickte er triumphierend umher, als ob ihm von jemand hartnäckig widersprochen worden wäre und er diesen doch zuletzt aus dem Felde geschlagen hätte. »Es gibt kein besseres Ackerland in ganz Kent«, wiederholte er nach einer Pause. »Ausgenommen Mullins Meadows«, bemerkte der dicke Mann in feierlichem Tone. »Mullins Meadows«, rief der andere mit tiefer Verachtung. »Allerdings, Mullins Meadows«, wiederholte der dicke Mann. »Sehr gutes Land«, das fiel ein zweiter dicker Mann ein. »Ja, in der Tat, sehr gutes Land«, fügte ein dritter dicker Mann hinzu. »Wie jedermann weiß«, sagte der korpulente Hauswirt. Der kleine Mann mit dem Borsthaufer Gesicht blickte zweifelnd umher, doch als er sah, dass er die Minorität bildete, nahm er eine mitleidige Miene an und sagte nichts weiter. »Wovon spricht man?«, fragte die alte Dame eine ihrer Enkelinnen mit sehr lauter Stimme, denn wie die meisten schwerhörenden Leute war sie der Meinung, nur in dieser Weise sich vernehmlich machen zu können. »Vom Lande, Großmutter!« »Vom Lande? Was denn? Es ist doch nicht etwa ein Unglück vorgefallen?« »Nein, nein, Herr Miller sagte, dass unser Land besser wäre als Mullins Meadows.« »Wie kann er etwas davon wissen?« erwiderte die alte Dame etwas ärgerlich. »Herr Miller ist ein eingebildeter Geck, das kannst du ihm sagen.« Und ohne zu ahnen, dass ihr lautes Sprechen kein Flüstern gewesen, richtete sie sich in ihrem Lehnstuhl empor und warf dem Delinquenten mit dem Borsthaufergesicht giftige Blicke zu. »Oh, lassen wir das«, sagte der besorgte Wirt, indem er es versuchte, der Unterhaltung eine andere Wendung zu geben. »Was meinen Sie zu einer Partie Whist, Herr Pickwick?« »Ich ziehe dieses Spiel allen anderen vor«, versetzte Herr Pickwick, »aber ich muss bitten, nur nicht gerade um meinetwillen.« »Oh, ich versichere Sie, meine Mutter spielt es gleichfalls sehr gern«, sagte Herr Wardle. »Nicht wahr, Mutter?« Die alte Dame, die bei diesem Gegenstand weit weniger taub zu sein schien als bei einem anderen, bejahte. »Joe, Joe«, rief der alte Herr, »Joe, der Verwünschte, ah, da ist er ja. Joe, die Spieltische.« Der lethargische Jüngling stellte zwei Spieltische auf, den einen zum Pope Joan und den anderen zum Whist. Die Whist-Spieler waren Herr Pickwick und die alte Dame, Herr Miller und einer der dicken Herren, die übrigen setzten sich zum Gesellschaftsspiel. Am Whist-Tische herrschte jene Gravität und Stille, welche den Namen des Spiels rechtfertigen soll. Ist es doch eigentlich ein feierliches Beginnen, welchem unseres Bedünkens der unehrwürdige und herabwürdigende Name eines Spiels gar nicht beigelegt werden sollte. Bei dem Rundspiel dagegen, an dem anderen Tische, ging es so laut und lustig her, dass Herr Miller in seiner Aufmerksamkeit gestört wurde und mehrere Fehler machte, die in so hohem Grade den Zorn des dicken Herrn erregten und in gleichem Maße die gute Laune der alten Dame weckten. »Da«, sagte Herr Miller mit einem triumphierenden Blick, als er eben einen Trick machte, »das hätte, wie ich mir schmeichle, gar nicht besser gespielt werden können. Es war nicht möglich, noch einen Trick mehr zu machen.« »Miller hätte den Buben stechen sollen, nicht wahr, Sir?« sagte die alte Dame. Herr Pickwick nickte bejahend. »Hätte ich sollen?« fragte der Unglückliche mit einem triumphierenden Blick auf seinen Mitspieler. »Allerdings hätten Sie sollen, Sir«, sagte der dicke Herr in einem zurechtweisenden Tone. »Ich bedauere sehr«, erwiderte der gedemütigte Miller. »Bin es bei Ihnen schon gewohnt«, brummte der dicke Herr. »Zwei Honneurs machen uns acht«, sagte Herr Pickwick. »Können Sie den Trick machen?« fragte die alte Dame. »Jawohl«, versetzte Herr Pickwick, »Double, Simple und den Rubber.« »Solches Glück ist mir noch nicht vorgekommen«, rief Herr Miller. »Und mir sind nie so schlechte Karten in die Hände gekommen«, meinte der dicke Herr. Es folgte ein feierliches Schweigen. Herr Pickwick zeigte guten Humor, die alte Dame ernst, der dicke Mann Verdruss und Herr Miller Verlegenheit. »Ein zweiter Double«, rief die Dame aus, indem sie triumphierend diesen Umstand dadurch bezeichnete, dass sie einen Sixpence und einen abgenutzten halben Penny unter den Leuchter legte. »Ein Double, Sir«, sagte Herr Pickwick. »Habe schon gesehen«, erwiderte der dicke Herr in scharfem Tone. Ein zweites Spiel hatte denselben ungünstigen Erfolg durch ein Versehen Millers, über welches der dicke Herr ganz außer sich geriet und seine Wut über das ganze Spiel nicht zu unterdrücken vermochte. Nach dem Schluss der Partie zog er sich für eine ganze Stunde und 27 Minuten nach einem Winkel zurück, wo er seinen Ärger stumm austoben ließ. Endlich kam er wieder aus seinem Schlupfwinkel hervor und bot Herrn Pickwick eine Prise mit der Miene eines Mannes, der es über sich gewonnen hatte, das erlittene Unrecht mit dem Mantel der christlichen Liebe zu bedecken. Das Gehör der alten Dame hatte sich indes merklich gebessert, und der unglückliche Miller fühlte sich so ganz außer seinem Element wie ein Delfin in einem Schilderhause. Mittlerweile nahm das Gesellschaftsspiel am anderen Tische desto munterer seinen Fortgang. Miss Isabel Wardle und Herr Trundle wurden Kompagnons, desgleichen Emily und Herr Snodgrass, und selbst Herr Tubman und die alte Tante fanden sich zusammen. Der alte Wardle war in seiner besten Laune und handhabte die Tafel so spaßhaft, und die Damen strichen ihren Gewinn so eilig ein, dass an dem Tische fortwährend ein schallendes Gelächter herrschte. Eine alte Dame hatte stets ein halbes Dutzend Karten zu bezahlen, worüber jedes Mal alles lachte, und sah sie dabei verdrießlich aus, so wurde nur noch lauter gelacht. Wenn sie dies bemerkte, so heiterte sich ihre Miene allmählich auf, und sie lachte noch lauter als alle übrigen. Bekam die Tante Ehestand, so lachten die jungen Damen von neuem, und die Tante schien dann empfindlich werden zu wollen, bis sie Herrn Tubmans Händedruck unter dem Tische fühlte und eine heitere Miene annahm, als ob sie sagen wollte, dass sie wohl nicht so gar ferne vom Ehestand wäre, als vielleicht manche Leute meinen möchten, worüber alle, und besonders Herr Wardle, der, wo sein Spaß galt, so heiter als der Jüngste war, abermals lachten. Herr Snodgrass flüsterte Emmeline fortwährend poetische Phrasen in das Ohr, was einen alten Herrn zu vielen Bemerkungen und Anspielungen auf Kompagnonschaften im Spiel und im Leben veranlasste, worüber die Gesellschaft aufs Neue in ein herzliches Gelächter ausbrach, namentlich die Ehehälfte des alten Herrn. Auch Herr Winkle produzierte sich mit Witzen, die in der Stadt abgedroschen, aber auf dem Lande noch unbekannt waren, und da alle darüber lachten und sie ganz köstlich fanden, so tat er sich viel darauf zugute. Der wohlwollende Geistliche sah heiter zu, denn die vielen glücklichen Gesichter, die er an dem Tische saß, wärmten das Herz des guten alten Mannes, denn obgleich die Luft etwas lärmend war, so kam sie doch aus dem Herzen, nicht bloß von den Lippen, worin doch eigentlich die wahre Heiterkeit besteht. Bei dieser fröhlichen Unterhaltung verstrich der Abend sehr schnell, und als die Gesellschaft nach dem zwar ländlichen, aber schmackhaften Abendessen einen Halbkreis am Kamin bildete, war es Herr Pickwick, als wenn er sich in seinem ganzen Leben nicht so glücklich und so geneigt gefühlt hätte, den Zauber des Augenblicks in so vollen Zügen zu genießen. »Gerade so«, sagte der gastliche Wirt, der neben dem Lehnstuhl der alten Dame saß und ihre Hand in der seinigen hielt, »gerade so habe ich es gern. Die glücklichsten Augenblicke meines Lebens entschwanden mir an diesem Kamine, und ich liebe ihn darum so sehr, dass ich jeden Abend Feuer machen lasse, bis man es vor Hitze fast nicht mehr aushalten kann.« Meine gute alte Mutter freute sich schon auf jenem kleinen Stuhl dieses Kamins, als sie noch ein Kind war, nicht wahr, Mutter? Die Träne, welche unwillkürlich bei der Erinnerung an vergangene Zeiten und das Glück früherer Jahre das Auge beleuchtete, glitt über die Wange der alten Dame, als sie mit einem melancholischen Lächeln den Kopf schüttelte. »Sie müssen mir mein Schwatzen über diesen alten Ort zugute halten, Herr Pickwick«, hob der Wirt nach einer kleinen Pause wieder an. »Aber ich liebe dergleichen und kenne fast keine andere. Die alten Gebäude und Felder sind mir wie lebende Freunde, und so auch unsere kleine Kirche mit dem Efeu, welchen beiläufig bemerkt unser vortrefflicher Freund hier bei dem Antritt seiner Stelle durch ein Gedicht verherrlichte. Herr Snodgrass, haben Sie etwas in Ihrem Glase?« »Es ist noch voll, ich danke«, erwiderte der Gentleman, dessen poetische Neugier durch die letzte Bemerkung des Sprechers in höchstem Grade rege gemacht worden war. »Ich bitte um Verzeihung, Sie erwähnten da ein Gedicht über den Efeu? Sie müssen sich deshalb an unseren Ihnen gegenübersitzenden Freund wenden«, sagte der Wirt, indem er mit einer leichten Kopfverbeugung auf den Geistlichen deutete. »Dürfte ich Sie wohl um die Mitteilung desselben bitten?«, sagte Herr Snodgrass. »Ach, es ist nicht viel daran«, versetzte der Geistliche, »und ich kann die Abfassung desselben nur damit entschuldigen, dass ich, als ich es dichtete, noch Jüngling war. Doch wenn Sie es wünschen, so sollen Sie es hören. Ich muss aber um Nachsicht bitten.« Auf diese Worte folgte ein neugieriges Gemurmel, und nun begann der alte Herr mit einiger Einhülfe seiner Frau die in Rede stehenden Verse zu rezitieren. »Ich habe sie betitelt«, sagte er, »der Efeu. Ein köstlich Gewächs ist der Efeu grün, der das alte Gemäuer umspannt. Ein leckeres Mahl ist bereitet für ihn an der kalten, einsamen Wand. Er hüllt die Mauer, durchwühlt den Stein der verzehrenden Gier nur bedacht. Welch herrliches Mahl der Staub muss sein, den Jahrhunderte ihm vermacht. Wo kein Leben mehr will erglühen, blüht noch der alte Efeu grün. Fest klammert er sich auch ohne Arm, hat ein kräftiges altes Herz. Er ranket sich und schmiegt sich warm an der Freundin der Eiche himmelwärts. Derselbe, der leise am Boden kriecht, ihn überwölbend still mit Laub, wo er sich um die Gräber schmiegt, sich mästend vom modrigen Staub. Wo der grimmige Tod erschien, blüht noch der alte Efeu grün. Wenn Menschenalter der Tod entführt, wenn Völker mit ihren Werken verblühen, der alte Efeu nimmer verliert sein saftig lebendiges Grün. In seinen einsamen Tagen lebt unsterblich er von der Vergangenheit. Der stolzeste Bau, den der Mensch erhebt, ist ihm endlich zur Speise geweiht. Wo die Zeit schon gekommen hin, blüht noch der alte Efeu grün. Während der alte Herr diese Verse nochmals wiederholte, um Herrn Snodgrass in den Stand zu setzen, sich dieselben zu notieren, betrachtete Herr Pickwick die Gesichtszüge des Ersteren mit großem Interesse, und als der alte Herr mit dem Diktieren fertig war und Herr Snodgrass sein Notizenbuch in der Tasche versorgt hatte, begann das würdige Pickwickier-Haupt. »Sie entschuldigen, Sir, dass ich mir nach einer so kurzen Bekanntschaft eine Bemerkung erlaube. Ich sollte meinen, ein Mann wie Sie müsste während seiner Amtsführung als Diener des Evangeliums so manche der Mitteilung werte Szenen und Ereignisse erlebt haben.« »Allerdings erlebte ich schon vieles«, erwiderte der Geistliche, »doch waren die meisten Ereignisse und Charaktere, die mir vorkamen, bei meinem beschränkten Wirkungskreise nur gewöhnlicher Art. Aber ich denke, Sie haben sich einiges über John Edmonds aufgezeichnet, nicht wahr?«, fragte Herr Wardle, der ihn im Interesse seiner neuen Gäste zum Erzählen anzuregen suchte. Der alte Herr nickte bejahend, wollte jedoch dem Gespräch eine andere Wendung geben, als Herr Pickwick sagte: »Um Vergebung, Sir, wenn ich fragen darf, wer war denn dieser John Edmunds?« »Ja, das wollte ich eben auch fragen,« fiel Herr Snodgrass rasch ein. »Sie sind ja in dergleichen Fällen immer bereitwillig,« sagte der aufgeräumte Wirt. »Und es hilft Ihnen doch nichts. Sie müssen der Neugier dieser Herren früher oder später doch einmal Genüge leisten, und so würde es denn wohl das Beste sein, wenn Sie der jetzigen Aufforderung Gehör gäben und es gleich täten.« Der alte Herr lächelte gutmütig, indem er seinen Stuhl weiter vorrückte. Die übrige Gesellschaft setzte sich näher zusammen, besonders Herr Tubman und die Jungfer Tante, die etwas schwerhörig sein mochte, und nachdem der alten Dame das Hörrohr an das Ohr gesetzt und Herr Miller, der während der Rezitation der Verse in Schlaf gefallen, durch ein anregendes Kneipen unter dem Tische von Seiten seines Ex-Spielkompagnons, des feierlichen dicken Mannes, aufgeweckt worden war, begann der Geistliche ohne weitere Vorrede folgende Erzählung, die wir uns erlauben zu betiteln: »Die Rückkehr des Deportierten«. Als ich mich, es sind jetzt bereits 25 Jahre, hier in diesem Dorfe niederließ, war ein Pächter namens Edmunds das verrufenste Individuum in meinem Kirchspiel. Es war ein mürrischer, bösartiger Mann, träge und in Ausschweifungen ergeben und dabei wild und grausam von Gemüt. Mit Ausnahme weniger liederlicher Vagabunden, mit welchen er herumzustreichen und sich in den Bier- und Branntweinschenken zu betrinken pflegte, hatte er keinen einzigen Freund oder Bekannten. Niemand mochte gern mit dem Manne verkehren, den viele fürchteten. Alle aber verabscheuten ihn, und so ward er denn von jedermann gemieden. Dieser Mann hatte ein Weib und einen Sohn, der zu der Zeit, wo ich hierher kam, etwa 12 Jahre alt sein mochte. Von den Leiden jener Frau, von der Sanftmut und Geduld, mit welcher sie dieselben ertrug, von den Kämpfen und Sorgen, unter denen sie den Knaben erzog, kann man sich schwer einen Begriff machen. Der Himmel möge es mir verzeihen, wenn ich dem Manne Unrecht tue, aber ich bin fest davon überzeugt, dass er es viele Jahre hindurch geflissentlich darauf anlegte, sein Weib durch Kummer unter die Erde zu bringen. Sie ertrug jedoch alles geduldig um ihres Kindes und, wie unglaublich dies auch vielen vorkommen mag, um seines Vaters willen. Denn so roh er auch war und so grausam er mit ihr umging, so hatte sie ihn doch einst geliebt, und die Erinnerung an das, was er ihr gewesen, erweckte Gefühle der Nachsicht und Sanftmut in ihrem Busen, wie man sie unter allen Geschöpfen Gottes bloß bei dem Weibe findet. Sie waren arm, wie hätte es auch anders sein können, wo der Mann auf solchen Pfaden wandelte. Doch der unablässige und angestrengte Fleiß der Frau wendete gänzlichen Mangel ab. Freilich wurden ihr diese Anstrengungen schlecht vergolten. Leute, die noch spät in der Nacht an ihrer Wohnung vorbeigingen, erzählten, sie hätten das Wehklagen und Jammern einer Frau und den Schall von Schlägen gehört, und mehr als einmal hatte der Knabe lange nach Mitternacht noch an einem Nachbarhause geklopft, um ihn vor der Wut seines betrunkenen, unnatürlichen Vaters zu sichern. Während dieser ganzen Zeit besuchte die arme Frau, welche die Spuren jener üblen Behandlung häufig nicht ganz verbergen konnte, regelmäßig unsere kleine Kirche. Jeden Sonntag im Früh- und Nachmittagsgottesdienst saß sie mit ihrem Knaben an derselben Stelle, und obgleich beide nur ärmlich, und zwar noch ärmlicher als viele ihrer noch bedürftigeren Nachbarn gekleidet waren, so war ihr Anzug doch immer sauber und reinlich. Jedermann hatte einen freundlichen Gruß und ein tröstliches Wort für die arme Frau, und wenn sie bisweilen nach dem Gottesdienste unter den Ulmenbäumen vor der Kirche stehen blieb, um ein paar Worte mit einer Nachbarin zu wechseln oder mit all dem Stolz und all der Liebe einer Mutter ihrem blühenden Knaben zuzuschauen, wie er sich mit seinen kleinen Gespielen herumtummelte, dann röteten freudige Empfindungen ihr von Sorgen gebleichtes Gesicht und sie sah, wenn auch nicht froh und glücklich, doch ruhig und zufrieden aus. So verstrichen 5 bis 6 Jahre, und der Knabe war zu einem starken, wohlgebauten Jünglinge herangewachsen. Die Zeit, welche den zarten Gliederbau des Kindes zu männlicher Kraft reifte, hatte die Gestalt der Mutter gebeugt und ihre Schritte wankend gemacht. Aber der Arm, der sie hätte stützen sollen, umfasste nicht mehr den ihrigen. Das Antlitz, das sie hätte erheitern sollen, war ihrem Anblick entzogen. Sie behauptete ihren Platz in der Kirche, aber die Stelle neben ihr war leer. Sie hielt die Bibel so andächtig wie immer in der Hand, aber es war niemand da, sie mit ihr zu lesen, und schwere Tränentropfen fielen auf das Buch, so dass ihr die heiligen Worte vor den Augen verschwammen. Die Nachbarn waren gegen sie noch ebenso freundlich wie vorher, aber sie vermied ihre Grüße mit abgewendetem Gesicht. Sie weilte nicht mehr zögernd unter den Ulmenbäumen. Kein süßer Vorgenuss künftigen Glücks war übrig geblieben. Die verlassene Frau zog den Strohhut tiefer ins Gesicht und ging eilenden Schrittes von dannen. »Muss ich erst sagen, dass der junge Mensch, der bei dem Rückblick auf die Tage seiner frühesten Kindheit sich an nichts erinnern konnte, was nicht auf irgendeine Weise mit einer langen Reihe von freiwilligen Entbehrungen, die sich seine Mutter um seinetwillen auferlegte, von Kränkungen und Leiden, die sie für ihn ertragen hatte, zusammenhing, muss ich sagen, dass er sich mit gefühlloser Gleichgültigkeit gegen ihren grenzenlosen Kummer und ihre zärtliche Mutterliebe in verstockter Vergessenheit alles dessen, was sie für ihn erduldet, einer Rotte von nichtswürdigen, verworfenen Menschen anschloss und in tollem Übermut eine verderbliche Bahn betrat, die ihm den Tod und der Mutter Schande bereiten musste? Ach, was ist es um die Natur des Menschen? Ihr habt es wohl schon lange erraten. Das Maß des Elends der unglücklichen Frau sollte sich bald füllen. Zahlreiche Untaten waren in der Umgegend begangen worden, da jedoch die Verbrecher unentdeckt blieben, so trieben sie ihr Unwesen nur umso dreister. Endlich veranlasste eine mit beispielloser Frechheit verübte Räuberei eine ungewöhnlich strenge Nachforschung, die man nicht vermutet hatte. Es fiel Verdacht auf den jungen Edmonds und seine 3 Spießgesellen. Er wurde verhaftet, vor Gericht gestellt, für schuldig erkannt und zum Tode verurteilt. Der wilde, durchdringende Schrei einer weiblichen Stimme, der durch den Gerichtssaal tönte, als der feierliche Spruch gefällt wurde, klingt noch in meinen Ohren. Er erfüllte das Herz des Verbrechers, auf den das Verhör, die Verurteilung, die Annäherung des Todes keinen Eindruck machte, mit Schrecken. Die Lippen, welche bisher starkköpfiger Trotz verschlossen hatte, bebten und öffneten sich unwillkürlich. Das Gesicht nahm eine erdfahle Farbe an, als der kalte Schweiß aus allen Poren drang. Die derben Glieder des Verbrechers zitterten und er wankte in den Kerker zurück. In den ersten Ausbrüchen ihrer Seelenangst warf sich die leidende Mutter zu meinen Füßen auf die Knie und flehte brünstig zum Allermächtigsten, der ihr bisher in allen ihren Trübsalen beigestanden, sie von einer Welt voll Elend und Jammer zu erlösen und das Leben ihres einzigen Kindes zu schonen. Hierauf folgte ein Ausbruch des Schmerzes und ein Kampf, wie ich ihn in meinem Leben nicht mehr zu hören hoffe. Ich sah, dass ihr Herz in dieser Stunde für immer brach, aber niemals trat wieder eine Klage oder ein Murren über ihre Lippen. Es war ein trauriger Anblick, das Weib Tag für Tag in den Gefängnishof gehen zu sehen, um das harte Herz des verstockten Sohnes mit den heißen Bitten der Mutterliebe zu erweichen. sie mühte sich umsonst. Er blieb verschlossen, starrköpfig und ungerührt. Nicht einmal die unvorhergesehene Verwandlung seiner Todesstrafe in 14-jährige Deportation vermochte seinen Starrsinn auch nur auf einige Augenblicke zu beugen. Aber der Geist der Ergebung und Standhaftigkeit, welcher sie so lange aufrechterhalten hatte, vermochte der körperlichen Schwäche und Entkräftung nicht mehr zu widerstehen. Sie fiel krank danieder. Noch einmal wollte sie ihren Sohn besuchen und wankte mit ihren zitternden Gliedern aus dem Zimmer, aber die Kräfte verließen sie und sie sank ohnmächtig zu Boden. Jetzt wurde der Gleichmut des jungen Mannes, womit er geprahlt hatte, wirklich auf die Probe gestellt, und die Vergeltung, die über ihn kam, war von der Art, dass sie ihn beinahe wahnsinnig machte. Ein Tag verfloss und seine Mutter war nicht da. Ein anderer ging vorüber und sie kam nicht zu ihm. Der dritte Abend erschien und noch hatte er sie nicht gesehen. Und in 24 Stunden sollte er von ihr getrennt werden. Vielleicht auf immer. Wie tauchten die lang vergessenen Erinnerungen an die früheren Tage in seinem Geiste auf, wenn er im schmalen Hofe seines Gefängnisses auf- und abrannte, als müsste seine Eile die ersehnten Nachrichten umso schneller herbeilocken. Und wie bitter war das Gefühl seiner hilflosen Lage und Verlassenheit, das in ihm aufstieg, als er die Wahrheit vernahm. Seine Mutter, die einzige Verwandte, die er je gekannt hatte, lag krank danieder, vielleicht in den letzten Zügen. Kaum eine Viertelstunde von ihm entfernt, wäre er frei und fessellos, in wenigen Minuten stünde er an ihrer Seite. Er ging ans Gitter und rüttelte an den Eisenstäben mit der Kraft der Verzweiflung, bis sie erklirrten, und stemmte sich gegen die dicke Mauer, als müsste er durch das Gestein drängen, aber das Gebäude spottete seiner schwachen Anstrengungen. Er schlug die Hände zusammen und weinte wie ein Kind. Ich brachte dem Sohne die Verzeihung und den Segen der Mutter in das Gefängnis und der Kranken seine feierliche Versicherung der Reue und seine flehentliche Bitte um Vergebung vor das Sterbebett. Ich hörte mit innigem Mitleiden den Reuigen tausend Pläne entwerfen, wie er seine Mutter unterstützen wollte, wenn er zurückgekehrt wäre. Aber ich wusste, dass seine Mutter schon lange aus der Welt geschieden sein würde, wenn er den Ort seiner Bestimmung erreicht hätte. Er wurde bei Nacht weggebracht. Wenige Wochen nachher schwang sich die Seele des Weibes, wie ich zuversichtlich hoffe und glaube, zu den Wohnungen der ewigen Seligkeit und Ruhe empor. Ich hielt den Leichengottesdienst. Sie liegt auf unserem kleinen Kirchhofe. Kein Stein erhebt sich über ihrem Grabe. Ihre Leiden waren den Menschen, ihre Tugenden Gott bekannt. Es war vor der Deportation des Unglücklichen ausgemacht worden, dass er unter meiner Adresse an seine Mutter schreiben sollte, sobald er die Erlaubnis dazu erhalten würde. Der Vater hatte sich von dem Augenblicke der Verhaftung an bestimmt geweigert, seinen Sohn zu sehen, und es war ihm gänzlich gleichgültig, ob er hingerichtet oder begnadigt werden würde. Eine Reihe von Jahren ging vorüber, ohne dass man Nachricht von ihm erhielt, und als mehr als die Hälfte seiner Strafzeit verflossen war und ich noch immer keinen Brief erhielt, vermutete ich, er wäre gestorben, was ich beinahe auch hoffte. Edmunds war bei seiner Ankunft auf der Insel weit in das Innere des Landes geführt worden, und diesem Umstande mochte es vielleicht zuzuschreiben sein, dass, obgleich viele Briefe an mich abgeschickt wurden, doch keiner in meine Hände kam. Die ganze Zeit seiner Verbannung blieb er an dem gleichen Platze. Nach Verfluss derselben kehrte er, seinem Entschlusse und dem Versprechen, das er seiner Mutter gegeben hatte, getreu unter unzähligen Schwierigkeiten nach England zurück und langte zu Fuß in seinem Geburtsorte an. An einem schönen Sonntagabend im Monat August kam John Edmunds zu Fuße nach dem Dorfe, das er vor 17 Jahren in Schmach und Schande verlassen hatte. Sein Weg führte ihn über den Kirchhof. Die schlanken alten Ulmen, durch deren Zweige die scheidende Sonne hie und da einen Strom von Licht auf die schattigen Pfade goss, erweckten in ihm die Erinnerung an seine frühesten Tage. Er stellte sich vor, wie er damals an seiner Mutter Hand friedlich zur Kirche wallte. Er erinnerte sich, wie er zu ihr emporzuschauen pflegte in ihr bleiches Gesicht und wie ihre Augen sich bisweilen mit Tränen füllten, wenn sie in seine Züge blickte. Tränen, welche auf seiner Stirne brannten, wenn sie stehen blieb, um ihn zu küssen und ihn gleichfalls weinen machten, ob er gleich nicht ahnete, warum ihre Tränen so bitter waren. Er dachte daran, wie oft er mit einigen Spielkameraden lustig den Pfad durchlaufen hatte, sich alle Augenblicke rückwärts wendend, um das Lächeln seiner Mutter zu sehen oder den Ton ihrer süßen Stimme zu hören. Ein Schleier schien von seinem Gedächtnisse weggezogen zu sein, und Worte unerwiderter Liebe, verachtete Warnungen und gebrochene Versprechen drangen in seiner Erinnerung auf, bis sein Herz zu brechen drohte und er es nicht länger ertragen konnte. Er trat in die Kirche. Der Nachmittagsgottesdienst war vorüber und die Gemeinde hatte sich verlaufen, aber es war noch nicht geschlossen. Seine Tritte widerhallten in der niedrigen Wölbung und ein Schauer überfiel ihn, wenn er daran dachte, dass er allein sei, so still und ruhig war es. Er sah sich ringsum. Nichts war verändert. Der Raum kam ihm kleiner vor als früher, aber es waren noch die alten Grabmäler, auf denen sein Auge tausendmal mit kindlicher Scheu verweilt hatte. Das Känzelchen mit seinen verblichenen Kissen, der Altar, vor welchem er so oft die Gebete hergesagt, die er als Knabe verehrt und als Mann vergessen hatte. Er trat an den alten Kirchenstuhl, er hatte ein kaltes und düsteres Aussehen. Das Kissen war fort und die Bibel lag nicht mehr da. Vielleicht nahm seine Mutter jetzt einen geringeren Stuhl ein oder war sie zu schwach geworden, um die Kirche allein besuchen zu können? Er wagte es nicht, an das zu denken, was er fürchtete. Ein kalter Schauer überlief ihn und er zitterte heftig, als er sich wegwandte. Ein alter Mann trat eben zur Kirchtüre herein, als er hinaus wollte. Edmunds bebte zurück, denn er kannte ihn wohl. Manchmal hatte er ihm zugesehen, wie er ein Grab im Kirchhofe grub. Was mag wohl der Greis zu dem Unglücklichen gesagt haben? Er starrte dem Fremden ins Gesicht, bot ihm einen guten Abend und ging langsam an ihm vorüber. Er hatte ihn vergessen. Er ging die Anhöhe hinab durch das Dorf. Das Wetter war warm und die Einwohner saßen vor ihren Haustüren oder ergingen sich in ihren Gärten, um sich von der Arbeit zu erholen und den heiteren Abend zu genießen. Manche Blicke richteten sich nach ihm und oft schielte er verstohlen auf die Seite, um zu sehen, ob ihn jemand erkenne und ihm absichtlich aus dem Wege gehe. Es waren beinahe lauter fremde Gesichter. Bisweilen erkannte er die stattliche Gestalt eines alten Schulkameraden, der noch ein Knabe gewesen war, als er ihn zum letzten Male gesehen hatte, von einer Schar lustiger Kinder umgeben. Dann sah er einen schwachen, entkräfteten Greis, dessen er sich noch als eines gesunden, rüstigen Arbeiters erinnerte, in einem behaglichen Lehnstuhl vor seiner Haustüre sitzen, aber sie hatten ihn alle vergessen, und er ging unerkannt vorüber. Die letzten milden Strahlen der untergehenden Sonne fielen auf die Erde und warfen ihren feurigen Glanz auf das wogende Kornfeld und verlängerten die Schatten der Fruchtbäume des Gartens, als er vor dem alten Hause stand. Der Heimat seiner Kindheit, nach welcher er sich während der ganzen langen Reihe der Jahre seiner Gefangenschaft und seines Elends so unbeschreiblich gesehnt hatte. Die Umzäunung war nieder, wiewohl er sich der Zeit noch erinnerte, wo sie ihm wie eine hohe Wand vorgekommen war, und er sah über sie weg in den alten Garten. Er erblickte mehr Pflanzen und schönere Blumen, als sonst hier zu finden waren, aber die Bäume waren noch die alten. derselbe Baum, unter dem er tausendmal im Schatten gelegen, wenn er des Spielens in der Sonne überdrüssig war, unter dem ihn so oft der sanfte Schlaf der glücklichen Kindheit beschlichen hatte. Er hörte Stimmen im Hause, er lauschte aber, sie schlugen fremdartig an sein Ohr, er kannte sie nicht. Sie waren zu fröhlich, und er wusste wohl, dass seine arme Mutter nicht heiter sein konnte, solange sie ihn ferne wüsste. Die Türe öffnete sich, und eine Schar kleiner Kinder hüpfte schreiend und schäkernd heraus. Der Vater erschien auf der Schwelle mit einem Knäbchen auf dem Arme. Sie drängten sich um ihn und zogen ihn mit ihren zarten Händchen heraus, damit er an ihren munteren Spielen teilnehme. Der Arme dachte daran, wie oft er an dieser Stelle vor dem strengen Gesicht seines Vaters geflohen. Er erinnerte sich, wie oft er seinen zitternden Kopf unter der Bettdecke versteckt und die rauen Worte, die harten Streiche und das Jammern seiner Mutter gehört, und ob er gleich in tiefem Seelenschmerz laut aufschluchzte, als er den Ort verließ, so hatte doch eine grimmige, tödliche Leidenschaft seine Fäuste geballt und seine Zähne übereinander gebissen. Und dies war die Rückkehr, nach der er so viele Jahre lang geschmachtet und für die er so manche Mühseligkeiten erduldet hatte? Keine Miene des Willkommens, kein Blick der Verzeihung, kein gastfreundliches Haus, keine hilfreiche Hand und alles das in seinem väterlichen Dorfe. Was war seine Einsamkeit in den dichten Wäldern, in die noch keines Menschen Fuß gedrungen, gegen diese Gefühle? Er sah, dass er sich seinen Geburtsort im fernen Lande seiner Verbannung und Schwach gedacht hatte, wie er ihn verlassen, nicht wie er ihn bei seiner Rückkehr finden würde. Die traurige Wirklichkeit verwundete sein Herz tief und schlug seinen Mut völlig nieder. Er getraute sich nicht, die einzige Person, von welcher er eine mitleidige und liebevolle Aufnahme erwarten konnte, zu erfragen und aufzusuchen. Langsam ging er weiter und vermied den gewöhnlichen Pfad gleich einem schuldbewussten Verbrecher. Er schlug den Weg nach einer wohlbekannten Wiese ein und warf sich ins Gras, das Gesicht in die Hände verbergend. Er hatte nicht bemerkt, dass ein Mann neben ihm auf dem Boden lag. Seine Kleider rauschten, als er sich umwandte, um einen verstohlenen Blick auf den neuen Ankömmling zu werfen, und Edmonds hob den Kopf in die Höhe. Der Mann hatte eine sitzende Stellung angenommen. Sein Leib war gekrümmt und sein Gesicht durchfurcht und blassgelb. Sein Anzug bezeichnete ihn als einen Bewohner des Armenhauses. Er sah sehr alt aus, aber dies schien mehr die Wirkung von Ausschweifungen und Krankheit als von einer langen Reihe von Jahren zu sein. Lange starrte er den Fremden an, und wenn seine Augen auch anfangs matt und glanzlos waren, so nahmen sie doch allmählich den Ausdruck einer außerordentlichen Unruhe an und erglühten immer unheimlicher und unheimlicher, bis sie aus ihren Höhlen zu springen drohten. Edmonds richtete sich langsam auf seine Knie auf und sah dem alten Manne immer aufmerksamer ins Gesicht. Sie starrten einander schweigend an. Der Greis war geisterbleich. Er schauderte und trat zitternd auf seine wankenden Füße. Edmonds näherte sich ihm. Er webte einen oder zwei Schritte zurück. Edmonds trat auf ihn zu. »Lasst mich eure Stimme hören«, sagte der Verbannte mit dumpfer, bebender Stimme. »Weg von mir«, rief der Greis mit einem schrecklichen Fluche. Der Verbannte trat näher. »Weg von mir«, schrie der Greis. Wütend erhob er seinen Stock und versetzte Edmonds einen derben Schlag über die Nase. »Vater, Teufel«, murmelte der Verbannte zwischen den Zähnen. Er sprang wild auf und packte den Alten bei der Kehle. Aber es war sein Vater, und sein Arm fiel kraftlos an seiner Seite nieder. Der Greis stieß einen gellenden Schrei aus, der über die einsamen Felder hintönte, wie das Geheul eines bösen Geistes. Sein Gesicht wurde schwarzblau. Das Blut strömte ihm aus Mund und Nase und färbte das Gras dunkelrot. Er wankte und fiel zu Boden. Ein Blutgefäß war ihm geborsten und er lag da. Eine Leiche, ehe noch sein Sohn ihn aus der Blutlache aufrichten konnte. In dem Winkel des Kirchhofs fuhr der alte Herr nach einem minutenlangen Stillschweigen fort. In der Ecke des Kirchhofes, von dem wir gesprochen haben, ruht ein Mann, welcher nach diesem Ereignis 3 Jahre lang mein Arbeiter gewesen und welcher die demütigste Reue und Zerknirschung zeigte, die nur jemals auf einem Sterblichen gelastet hat. Niemand außer mir wusste zu seinen Lebzeiten, wer er war oder woher er kam. Es war John Edmonds, der zurückgekehrte Verbannte. Ende von Abschnitt 7, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 1. März 2025.